Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Sommerloch. Es war heiß. Und die meisten Leute waren in den Ferien oder sonst wie abwesend. Und diejenigen, die da waren, benötigten offenbar keinen Privatdetektiv. Selbst die Ehemänner waren zu träge, um eifersüchtig zu sein. Und die Frauen lagen lieber am Strand, statt neben einem Liebhaber. So erstaunte es mich nicht weiter, dass mein Telefon stumm blieb. Dafür erstaunte es mich umso mehr, dass es dann plötzlich doch klingelte. Ich nahm den Hörer ab und eine Frauenstimme drang an mein Ohr. Mein Name ist Walker. Ich möchte Sie gerne engagieren. Um was geht es denn? Sie haben sicherlich auch von den Greisen gehört in den Kornfeldern. Allerdings. Soll ich Ihnen welche in den Garten stampfen? Nein, aber auf dem Nachbarsgrundstück hat es solche Greise. Und ich möchte nicht, dass sich diese Greise auf mein Grundstück ausweiten. Greise ziehen nun mal Greise, Frau Walker. Es wäre mir äußerst unangenehm, wenn auf meinem Grundstück plötzlich diese Menschen von der Presse und dem Fernsehen auftauchen würden. Ich mag diesen Rummel nicht. Und ich soll jetzt verhindern, dass bei Ihnen auch solche Kreise auftauchen? Ich vermute, dass mein Nachbar diese Kreise selber gemacht hat. Der will Aufsehen erregen. Ich habe das nicht nötig, ich bin reich. Klingt vielversprechend. Ich kann mich einmal umsehen und mit Ihrem Nachbarn sprechen. Kostet sie aber was, Frau Walker? Wenn Sie dafür sorgen, dass dieser Spuk aufhört, zahle ich Ihnen mehr, als Sie je auf einem Haufen gesehen haben. Ich lächelte. Schade war bloß, dass es nicht mehr Verrückte gab, die reich waren. Ich machte mich auf den Weg zu dem Grundstück von Frau Walker. Es war halb so groß wie New York, dafür sah man weit und breit keine Obdachlosen. Die Villa lag gut versteckt zwischen großen alten Bäumen und war mit Videokameras gesichert. Ich starrte in eines der Elektroaugen und klingelte. Dann summte es und wenig später stand ich Frau Walker gegenüber. Sie war groß und etwas über 40. Ihr Händedruck war auch nicht übel. Mein Nachbar ist ein seltsamer Mensch und er ist geizig. Nicht mal einen Gärtner hat er. Deshalb ist das Gras auch so hoch. Woher wissen Sie eigentlich, dass im Nachbarsgarten Kreise zu sehen sind? Ich dachte immer, die Dinger sieht man nur aus der Luft. Ich besitze ein kleines Flugzeug und eine eigene Landebahn. Die Bewilligung dafür hat mich ein Vermögen gekostet. Früher waren die Leute nur käuflich. Heute sind sie zu allem Übel auch noch teuer. Verstehe. Und mit Ihrem Flugzeug sind Sie über das Grundstück des Nachbarn geflogen? Ja. Und da sah ich diesen Kreis. Wissen Sie, ich fliege nur noch selten. Die Einkäufe erledigt mein Pilot. Ihr Pilot fliegt ins Einkaufszentrum? Nein. Es gibt ein paar Dinge, die man bei uns nicht so leicht kriegt. Mein Pilot fliegt deshalb ab und zu ins Ausland und macht Besorgungen. Ich nickte verständnisvoll. Schließlich sollte unsereins auch für die Nöte der Reichen ein offenes Ohr haben. Vor allem dann, wenn sie einem das Mittagessen für die kommenden Monate finanzierten. Frau Walker führte mich in den Raum, aus dem sie ihr Grundstück überwachte. Er war vollgestopft mit Monitoren, auf denen so ziemlich alles zu sehen war, was um die Villa herum so vor sich ging. Haben Sie gelesen, wie viele Einbrüche und Überfälle es im vergangenen Jahr gegeben hat? Also ich verlasse mein Haus nur noch, wenn es absolut nötig ist. Ich will ja nicht indiskret sein, aber was machen Sie denn den ganzen Tag? Ich habe ein Telefon und ich male. Möchten Sie einige meiner Bilder sehen? Danke, aber ich sehe so viel im Leben, dass ich ganz gut auf den Anblick von gemalten Bildern verzichten kann. Nun, ich glaube, Sie könnten mit meiner speziellen Symbolik sowieso nicht viel anfangen. Mir sind einfache Kreise als Symbole lieber. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn ich mir jetzt mal Ihren Nachbarn vorknöpfen würde. Wie hieß er doch gleich? Gerber. Ein seltsamer Mann. Ein bisschen exzentrisch. Oh, ich habe Ihnen noch gar nichts angeboten. Wie wäre es mit schwedischem Mineralwasser? Hat mein Pilot letzte Woche eingekauft. Danke, aber mein Magen verträgt keine schwedischen Mineralien. Im Übrigen sollten wir jetzt mal über das Geschäftliche reden. Ich habe den Scheck bereits vorbereitet. Hier, bei Erfolg hänge ich noch eine Null dran. Das kleine Schriftstück sah nicht übel aus. Es war zwar kein Lottogewinn, aber ein Haufen Geld für ein paar lausige Kreise. Dann machten wir uns auf den Weg zu Gerbers Grundstück. Es war mit Pflanzen überwuchert und sah aus wie ein Naturschutzgebiet. Der Hausherr war nirgends zu sehen. Frau Walker führte mich zu den ominösen Kreisen. Hier ist es. Sehen Sie, das Gras ist niedergedrückt. Aha. Sieht nicht sehr imposant aus. Moment mal, was ist denn das da? Wo? Da! Liegt da nicht ein Mann im Gras? Tatsächlich. Ist das Herr Gerber? Das würde zu ihm passen, im Freien zu schlafen, wo man doch weiß, dass das bei der Hitze ungesund ist. Scheint dem tatsächlich nicht gut bekommen zu sein. Wieso? Ich habe meine Brille nicht dabei. Ist irgendetwas mit dem Mann? Wir gingen einige Schritte näher. Aus der Distanz hatte es nicht gar so übel ausgesehen. Frau Walker hielt sich beide Hände vor das Gesicht. Ich fluchte leise vor mich hin. Die Kreise zogen tatsächlich Kreise. Herr Gerber lag tot in einem dieser Kreise und sein Kopf sah ziemlich übel zugerichtet aus. Der Mann ist offenbar erschlagen worden. Ist diese seltsame Frau Walker Ihre Klientin? Kann schon sein. Sieht nach einem Überfall aus. Das Haus von diesem Gerber ist praktisch leer. Es stehen nur noch ein paar Möbel herum. Sie glauben, dass die Diebe mit einem Lastwagen vorgefahren sind und alles mitnahmen, was einigermaßen wertvoll aussah? Es spricht alles dafür. Wäre nicht das erste Mal. Das waren Profis, Maloney. Ah, saumäßige Hitze. Ich gehe wieder zurück in mein klimatisiertes Büro. Und das tat er dann auch. Mir blieb nichts anderes übrig, als noch einmal Frau Walker aufzusuchen, die sich wieder in ihre kühle Villa verkrochen hatte. Schrecklich! Und das direkt in meiner Nachbarschaft? Stimmt es, dass Gerbers Haus vollständig ausgeplündert wurde? Die Polizei hat so etwas angedeutet. Ist Ihnen nichts aufgefallen? Sie haben nicht zufällig eine Ihrer Videokameras auf das Nachbargrundstück gerichtet? Selbstverständlich. Aber ich sitze ja nicht ständig vor den Monitoren. Glauben Sie, dass diese Einbrecher eines Tages auch bei mir vorbeikommen werden? Oder vielleicht sogar in der Nacht? Schon möglich. Aber Ihr Haus scheint mir ausreichend gesichert zu sein. Trotzdem. Würden Sie mein Haus bewachen in den nächsten Wochen? Ich sagte ihr, dass ich mir dies noch gründlich überlegen würde. Sie war nicht beleidigt. Ich hatte nichts Gescheiteres zu tun, also ging ich ins klimatisierte Polizeigebäude. Gut, dass ich Sie noch mal sehe, Maloney. Wissen Sie, wer die Frau ist, für die Sie arbeiten? Wieso? Sind Ihre Schecks etwa nicht gedeckt? Im Gegenteil. Die ist stinkreich. Hat von ihrem verstorbenen Mann ein mittleres Firmenimperium übernommen, das sie per Telefon und Telefax kontrolliert. Ziemlich verschroben, diese Frau Walker. Meine Frau sagte mir gerade am Telefon, dass mal in einem Artikel stand, dass diese Frau Walker in ihrem Haus einige Goldbarren aufbewahrt, als eiserne Reserve, falls mal Krieg ausbricht oder eine Revolution. Keine schlechte Idee. Wie sah es denn bei diesem Gerber aus? Schlief der auch auf Goldbarren? Nein, im Gegenteil. Hat sich an der Börse verspekuliert. Und dann hat er sich auch noch mit einer Reisebürokette übernommen. Der Mann war mehr oder weniger pleite. Mit anderen Worten, das Haus war schon leer, als er noch lebte. Also, ob er so pleite war, wissen wir nicht. Auf jeden Fall muss Raub nicht das einzige Motiv gewesen sein. Der Mann war nicht gerade beliebt. Ich ging wieder an die Sonne und trank unterwegs zu meinem Büro einen Whisky. Dann landete ich wieder bei Frau Walker. Die Sonne hatte mir so sehr zugesetzt, dass ich drauf und dran war, ihren Bewachungsauftrag anzunehmen. Doch anstelle von Frau Walker traf ich eine junge Frau, die die Videokameras abstaubte und mich säuerlich musterte. Sind Sie der Detektiv, der das Haus bewachen soll? Sind Sie die Frau, die ständig Fragen stellt, die sie gar nicht beantwortet haben möchte? Nur weiter so, Herr Detektiv. Wenn ich diese Kameras geputzt habe, können Sie mich filmen. Sie und dieser reiche Schrulle. Sie mögen wohl Frau Walker nicht besonders. Sie als Detektiv sollten doch einen Sinn für Gerechtigkeit haben. Finden Sie es gerecht, dass eine solche Person im Geld schwimmt, während Sie und ich keine Chance im Leben kriegen? Also, ich möchte eine Chance, wie Frau Walker zu werden, nicht mal geschenkt. Haben Sie von dem toten Nachbarn gehört? Ja, auch so ein seltsamer Kauz. Sind reiche Leute eigentlich immer so seltsam? Nicht seltsamer als alle anderen. Sie können es sich aber im Gegensatz zu den anderen leisten, ihre Verrücktheiten auszuleben. Wenn ich nackt an eine Party gehe und eine Rede zu Ehren des Lendenschurzes halte, lande ich in der Klapsmühle. Bei einem Reichen würde diese Episode allenfalls 2 Seiten in den Memoiren füllen. Also ich habe genug von diesen verschrobenen Reichen. Ich fahre weg am nächsten Wochenende. Wohin sie gehen wollte, verriet sie mir nicht. Dafür verriet Frau Walker mir den Namen und die Adresse des Piloten, der für sie manchmal zum Einkaufen flog. Wollen Sie einen Rundflug machen? Ich würde Sie gerne pilotieren. Danke, später vielleicht. Ich möchte Ihren Piloten nur mal gerne fragen, ob ihm vielleicht etwas aufgefallen ist in den letzten Tagen. Oh, sehr gut, ich komme mit. Ich habe nämlich noch einen Auftrag für ihn. In Schottland soll es fantastisch prickelndes Mineralwasser geben. Sie erzählte mir unterwegs, aus wie vielen Ländern sie schon Mineralwasser importiert hatte. Mir schauderte bei der langen Liste. Frau Walker musste durch und durch mit Mineralien verseucht sein. Vielleicht würde sie selber eines Tages als Kristall enden. Der Pilot wohnte in einem modernen Wohnblock. Die Gegend war totenstill. So als ahnte sie, was wir in der Wohnung vorfinden würden. Die Tür war offen und der Pilot lag auf dem Bett und seine starren Augen fixierten die Zimmerdecke. Frau Walker würgte einige Mineralien hervor und ich wunderte mich langsam darüber, wie sich das Sommerloch mit Leichen füllte. Die Polizisten schwitzten und arbeiteten, während ich es mir in der Küche der Wohnung gemütlich machte. Frau Walker saß mir gegenüber. Sie war noch immer sehr bleich. Was gäbe ich jetzt für ein gutes isländisches Mineralwasser? Ist Ihnen nichts aufgefallen in der Wohnung hier? Ziemlich unordentlich. Aber was geht mich das Privatleben von diesem Mann an? Die Koffer, Frau Walker. Ihr Pilot hatte die Koffer gepackt. Tatsächlich? Nun, er wollte am nächsten Wochenende wegfahren, für längere Zeit. Interessant. Ihre Hausangestellte hatte das Gleiche vor. Ah, die hat gekündigt. Glauben Sie, dass die beiden befreundet waren? Mich interessiert so etwas nicht. Solange die Arbeit richtig gemacht wird, ist es mir egal, was die Leute sonst noch treiben. Würden Sie die Spesen übernehmen, wenn ich mir einen Hubschrauber miete? Einen Hubschrauber? Ja. Ich habe ein Flugzeug, Maloney. Ich fliege Sie, wohin Sie wollen. Ich möchte mir das Grundstück Ihres Nachbarn mal aus der Luft ansehen. Ach so, ja, dann ist es besser. Sie nehmen einen Hubschrauber. Die Nachbarn beschweren sich immer über meine Tiefflüge. Also, Maloney, Sie können jetzt gehen. Der Mann wurde erschossen mit seiner eigenen Waffe. Ist eingetragen. Und Sie, Frau Walker, können auch gehen. Wir brauchen da noch einige Angaben. Aber es genügt, wenn Sie morgen im Präsidium vorbeischauen. 2 Stunden später saß ich in einem Hubschrauber. Der Pilot war ein älterer Mann, der ständig nervös mit den Achseln zuckte. Ihr erster Flug? Nein, nein, ich bin früher schon einmal über einen Golfplatz geflogen. Seither kann mich nichts mehr aus der Ruhe bringen. Ich hab zwar ein seltsames Gefühl im Magen, aber das muss nichts heißen. Wenn mir schlecht wird, drücken Sie einfach auf diesen Knopf hier. Ist das der Autopilot? Nein, ein Tonbandgerät. Darauf können Sie Ihren letzten Willen sprechen. Hätte keine Angst. Ich fliege schon seit 8 Jahren unfallfrei, habe noch nie einen Kunden verloren. Ist das da vorne das Grundstück? Genau. Hübsch. Haben Sie das gemacht? Was denn? Da unten. Sehen Sie. Sieht aus wie ein großes OK. Heißt der Besitzer des Grundstückes vielleicht OK? Nein. Meinetwegen können Sie mich jetzt wieder absetzen. Ich habe genug gesehen. Wie wär's mit einem kleinen Rundflug über die Stadt? Ich könnte Sie auf der Uni-Terrasse absetzen. Ich sagte ihm, dass er mich auf Frau Walkers Grundstück runterlassen sollte. Sie empfing mich mit einer Flasche Mineralwasser in der Hand. Ich ging an ihr vorbei zum Telefon. Was soll uns denn aufgefallen sein, Maloney? Bei der ersten Leiche, diesem Gerber, gab es da nicht etwas, das ungewöhnlich war? Ungewöhnlich. Allerdings, Maloney, bei armen Leuten wäre das sehr ungewöhnlich. Bei Reichen hingegen nicht. Gold? Volltreffer, Maloney. An der Leiche fanden wir kleine Mengen von Gold. Winzige Mengen. Seltsam war nur der Ort, wo wir das Gold fanden. Ich würde sagen, an den Haaren. Genau, Maloney. Aber wie kommen Sie darauf? Verschweigen Sie mir wieder etwas, Maloney? Ich verschwieg es ihm auch weiterhin. Dann wendete ich mich wieder Frau Walker zu. Die Mineralwasserflasche war weg. Dafür trug sie jetzt ein Fragezeichen als Make-up. Was ist mit den Haaren? Haben Sie etwas herausgefunden? Stimmt es, dass hier im Haus einige Goldbarren herumliegen? Ja, natürlich. Man weiß ja nie, wann unser Wirtschaftssystem zusammenkracht. Ich kenne eine Menge führender Leute hier im Land. Und je besser ich diese Leute kenne, umso mehr zweifle ich daran, dass das noch lange gut gehen kann. Könnten Sie mal nachschauen, ob noch alles Gold da ist? Ja, Sie glauben doch nicht etwa. Ich schaue sofort nach. Einen Moment, bitte. Sie verschwand in einem anderen Raum und kam dann wieder einmal bleich zurück. Ihre Hände suchten Halt an einer Mineralwasserflasche, fanden aber nur meine Arme. Dann setzte sie sich in einen Stuhl. Es fehlen tatsächlich einige Barren. Das werden Sie überleben. Darum geht es nicht. Es ist mir die Unsicherheit. Ich dachte immer, mein Haus sei optimal geschützt gegen Einbrecher. Wenn die Einbrecher im Haus arbeiten, hilft auch keine Alarmanlage. Sabrina? Wer ist Sabrina? Sabrina ist meine Hausangestellte. Ich dachte mehr an den Piloten. Aber der Pilot ist doch tot. Da hatte sie natürlich recht. Aber langsam nahm die Geschichte in meinem Kopf Konturen an. Ich besuchte die Hausangestellte in ihrem kleinen möblierten Zimmer. Ihr Gesicht war verweint und auch sonst sah sie ziemlich zerknittert aus. Ich halte das nicht aus. Ich gehe zur Polizei. War es Notwehr? Ein Unfall. Er wollte mich verlassen. Ich habe ihm mit der Pistole gedroht. Die lag bei ihm auf dem Nachttisch. Er wollte sie mir wegnehmen. Da fiel ein Schuss. Er fiel aufs Bett und war tot. Und das Gold? Welches Gold? Sie schaute mich verdutzt an. Ich nahm ihr die Verdutztheit ab und ging wieder zurück zu Frau Walker. Es ist nicht besonders angenehm, mitten im Sommer ständig unterwegs zu sein. Frau Walker hatte sich wieder ein wenig erholt. Sie sah mich fragend an. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, abwarten. Jetzt spannen Sie mich nicht auf die Folter. Hat Sabrina das Gold gestohlen? Nein, aber sie hat den Piloten erschossen. Vermutlich war es ein Unfall. Ihr Nachbar und der Pilot wollten sie um das Gold erleichtern. Der Pilot nahm das Gold ins Flugzeug und warf es über dem Nachbargrundstück ab. So entging er ihren Videokameras. Ihr Nachbar hatte die Abwurfstelle mit diesen Kreisen markiert. Wenn man genau hinsieht, steht da okay. Leider war ihr Nachbar unvorsichtig und wurde von den Goldbarren erschlagen. Der Pilot nahm das Gold anschließend zu sich und wollte abhauen. Und wo ist mein Gold jetzt? Die Frage konnte ich ihr nicht beantworten. Vermutlich wird man sie nie beantworten können. Das Gold ist nicht wieder aufgetaucht. Frau Walker ließ seither auch ihren Luftraum überwachen und die Hausangestellte Sabrina konnte vor Gericht glaubhaft machen, dass sie ihren Freund nicht absichtlich tötete. Und meine Abneigung gegen Mineralwasser ist seit diesem Fall noch um einiges gestiegen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten das Sommerloch.